Lektion 8 A3C Du bist die Lena? Und schon 5 Jahre alt? Ja. Oh, du bist ja richtig heiser, Lena. Hast du denn heute schon etwas gegessen? Nee. Sie isst ja nichts mehr, seit gestern. Aber getrunken hast du schon was, oder? Ja, aber das tut ganz schön weh. Das Schlucken? Ja. Tut dir sonst noch was weh? Da. Wenn ich hier so unter deinen Kiefer taste, meinst du? Da spüre ich so ein dickes Ding. Das sind die geschwollenen Drüsen, oder? Siehst du, deine Mama kennt sich aus. Das sind Lymphknoten. Hast du denn heute noch gespielt? Ein bisschen. Sie hat ja die ganze Zeit mit Bauch- und Kopfschmerzen auf der Couch gelegen. Haben Sie Fieber gemessen? 39 hatte sie abends. Und da habe ich gleich ein Fieberzäpfchen gegeben. Und heute Morgen hat sie auch noch ein wenig gehustet. Und da sind wir gleich los. Da hat sie schon wieder eine Mandelentzündung, oder? Lena, würdest du mal den Mund so weit wie es geht aufmachen? Das machst du wirklich toll. Huch, der ist ja feuerrot. Und die Zunge. Du hast eine Himbeerzunge, Lena. Ziehst du bitte mal deinen Pullover hoch? Guck mal, Mama, da unten rote Punkte. Lauter Flecken, wie so ein allergischer Hautausschlag. Ja, und das, Lena, was du da hast, nennen wir Scharlach.